Genau, also vielleicht kann man das ja auch nochmal ein bisschen sagen, weil die Falken und das BIKO hatten halt irgendwie so eine zweiteilige Veranstaltungsreihe organisiert über Dissidenten der Arbeiterbewegung. Also beziehungsweise die Reihe, der zweite Teil läuft auch immer noch, da geht es im September dann weiter, wo wir uns halt sozusagen mit der historischen Arbeiterbewegung auseinandergesetzt haben und da vor allen Dingen auf Protagonisten und Bewegungsströme halt irgendwie geschaut haben, die nicht einverstanden waren mit der staatssozialistischen Verfassung der Arbeiterbewegung und da immer sozusagen Widersprüche eingelegt haben und andere Entwürfe vor Augen hatten. Und da haben wir sozusagen auch ein Seminar gemacht zur Geschichte des Anarchismus und haben uns da verschiedene Strömungen innerhalb des Anarchismus angeguckt. Und dann haben wir das sozusagen jetzt nochmal ausgekoppelt, weil ja jetzt nicht alle Leute immer zu einem Wochenendseminar kommen können und weil wir dachten, dass sozusagen in so einem einzelnen Vortrag dann auch nochmal Leute erreicht werden. Und ich rede heute über individualistischen Anarchismus und kommunistischen Anarchismus. Ich hatte es ja schon in dem Ankündigungstext geschrieben, dass der Anarchismus eine pluralistische Bewegung gewesen ist und es ganz viele verschiedene Bewegungen innerhalb des Anarchismus gab, was einfach daran liegt, dass der Anarchismus immer den Zentralismus abgelehnt hat und deswegen sich auch relativ, also dass relativ unterschiedliche Vorstellungen auch Raum eben hatten innerhalb des Anarchismus. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ich mir jetzt ausgerechnet individualistischen Anarchismus und kommunistischen Anarchismus raussuche. Das hat zum einen so ein bisschen, also mit einer biografischen Erfahrung von mir zu tun, weil nämlich so die ersten philosophischen Texte und theoretischen Texte, die ich überhaupt in meinem Leben gelesen habe, das war eben Erich Mühsam und Max Stirner. Also wir hatten irgendwie so eine Clique, die sich in Weimar immer im Goethepark getroffen hat und da hat auch so ein etwas älterer DDR-Oppositioneller immer mit rumgehangen und der hat mir dann irgendwann einfach mal eine Broschüre von Erich Mühsam, von einem Text mit Erich Mühsam gegeben. Und dann hatte ich immer mal davon gehört, dass es halt diesen Individualanarchismus gab, der mit Max Stirner verbunden ist. Das war dann irgendwie, das fand ich dann ganz interessant, weil ich dann einfach mal in Weimar in so ein Antiquariat reingelaufen bin und gefragt habe, ja, haben Sie von Max Stirner Der Einzige und sein Eigentum? Und dann wurde ich übelst komisch angeguckt und die hat dann irgendwie so, die Frau war dann so ganz verstockt und ich hatte eher so das Gefühl, okay, das war die falsche Frage oder vielleicht auch. Ja, sozusagen wurde ich auch dadurch bestätigt, dass das eine gefährliche Literatur anscheinend ist. Und ich habe dann Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, habe ich dann immer so auch im Park gelesen oder in Weimar auf dem russischen Soldatenfriedhof und habe nicht viel davon verstanden, aber irgendwie hat das so ein interessantes Gefühl vermittelt und eine gewisse Radikalität irgendwie. Dann gibt es natürlich auch sachliche Gründe, gerade diese beiden Bewegungen sich halt irgendwie rauszusuchen, weil ich glaube, dass individualistischer Anarchismus und kommunistischer Anarchismus, also dass die in gewissen Aspekten einfach Antipoden sind und ein Kontrastprogramm halt einfach fahren. Und deswegen eignen sie sich vielleicht ganz gut dazu, sich gegenseitig zu beleuchten. Ja, also ich denke, dass viele hier schon was von Anarchismus gehört haben. Ich würde irgendwie, also weil es halt irgendwie sozusagen diese heterogene Bewegung ist in der Geschichte, würde ich halt irgendwie trotzdem natürlich sagen, dass es bestimmte Gemeinsamkeiten immer gibt, wenn von Anarchie und von Anarchismus die Rede ist. Die bestehen natürlich in der Ablehnung des Staates, dass Anarchisten den Staat ablehnen und auch sozusagen den Staat nicht für ein adäquates Instrument halten, um revolutionäre Prozesse auf den Weg zu bringen, dass sie sagen, in einer revolutionären Situation muss der Staat sofort abgeschafft werden. Dann ist das Prinzip der Freiwilligkeit für Anarchisten immer wichtig gewesen. Das heißt, ihnen schwebt eine Gesellschaft vor, in denen sich Gruppen und Assoziationen auf der Basis der Freiwilligkeit zusammentun. Und wenn sich Gruppen zusammentun und auch sozusagen Gruppen untereinander sozusagen vernetzen, dann soll das im Anarchismus immer sozusagen auf föderalistischen Prinzipien basieren. Das heißt, es gibt keinen Zentralismus, keine Bestimmung von oben, sondern innerhalb der Assoziation haben die einzelnen Gruppen immer sowas wie einen Autonomiestatus. Und dann gibt es bei Anarchismus ganz oft oder meistens eigentlich eine Vorstellung von Gleichheit, von gesellschaftlicher Gleichheit, die erreicht werden soll, wobei gerade der Anarchismus immer wieder betont, dass das eine Gleichheit sein muss, in der sozusagen der Einzelne sich entfalten kann und dass das eine Gleichheit ist, die sozusagen keine Gleichmacherei ist, sondern trotzdem Wert legt auf individuelle Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten. Ja? Du hast jetzt gesagt, innerhalb der Assoziation ist die Gruppe irgendwie selbstständig oder kannst du es nochmal wiederholen irgendwie? Genau, also wenn man zum Beispiel davon ausgeht, es gibt jetzt dass die Gruppe keine anderen Herrschaft oder sowas genau. unterliegt oder so, bedeutet das einfach nur jetzt, dass die Gruppe kleinteiliger ist, oder also weil eine Gruppe ist eine Assoziation. Mhm. Also und das ist klar, dass innerhalb also einer Assoziation die Gruppe der Assoziation irgendwie. Ja, oder vielleicht. Vielleicht kann man sich das schon konkreter vorstellen, wenn es einfach sozusagen verschiedene lokale Gruppen gibt. Also es gibt eine anarchistische Gruppe in Weimar, es gibt eine in Erfurt und es gibt eine in Jena. Und dann würden Anarchisten sagen, wenn die sich jetzt zusammentun, dann kann es jetzt nicht sozusagen irgendwie einen Ausschuss geben von diesen drei Gruppen, der dann sozusagen zentralistisch über diese drei Gruppen bestimmt und denen ihre Aktionspläne festlegt, sondern dass die dann immer noch sozusagen selbst entscheiden, was sie machen und was nicht. Genau. Genau, das ist auch, also wenn es Verständnisfragen gibt, könnt ihr mich immer gerne unterbrechen. Vor allen Dingen, weil ich auch viel gucken werde auf ökonomische Theorien von Anarchisten. Also da könnt ihr mich gerne unterbrechen und Verständnisfragen stellen und so grundsätzliche Diskussionen können wir vielleicht am besten danach machen. Genau, jetzt im weiteren Verlauf hat mein Vortrag so insgesamt vier Teile vielleicht. Also ich werde erstmal nochmal sozusagen einen kurzen Überblick geben über verschiedene anarchistische Strömungen, beziehungsweise ich werde einfach sozusagen so ein Schematisierungsmodell vorstellen, wie man verschiedene anarchistische Strömungen historisch und inhaltlich einordnen kann. Dann werde ich auf den individualistischen Anarchismus zu sprechen kommen. Dann gehe ich zum kommunistischen Anarchismus über und zuletzt haben wir dann wie so eine kleine Art Lesung vorbereitet aus einem Roman, wo auch ein Individualanarchist und ein kommunistischer Anarchist tatsächlich aufeinandertreffen und dann miteinander diskutieren. Da können wir aber sozusagen, bevor wir zu der Lesung übergehen, können wir erstmal auch einen Bruch machen und diskutieren und dann gucken, inwiefern da jetzt noch Lust besteht oder man könnte alternativ dann auch nochmal einen Text von Kropotkin reingucken, wo wir überlegen müssten, wie wir das machen müssen, weil wir jetzt hier nur eine ausgedruckte Version haben, aber da können wir dann einfach nochmal drüber reden. Also, jetzt hatte ich schon mehrmals gesagt, dass es halt eine Vielzahl von kommunistischen Strömungen gibt. Eine Möglichkeit, das sozusagen historisch zu ordnen, sind sozusagen vier Strömungen innerhalb des Anarchismus. Man könnte sagen, historisch zuerst tritt der individualistische Anarchismus auf, den man auch als liberalen Anarchismus oder liberalistischen Anarchismus bezeichnen könnte, der mit Theoretikern wie Godwin, Warren oder Tucker verbunden ist. Auf die werde ich dann alle nochmal zu sprechen kommen. Dann gibt es den kollektivistischen Anarchismus, der vor allen Dingen verbunden ist mit den Anarchisten in der Internationalen Arbeiterassoziation, also in der ersten, die es gab, und mit dem Namen Bakunin vor allen Dingen. Dann gibt es den kommunistischen Anarchismus, der vor allen Dingen mit dem Namen Kropotkin verbunden ist. Und zuletzt als sozusagen historisch jüngste Form gibt es den Anarcho-Syndikalismus, der vor allen Dingen mit Rudolf Rocker und der IWW, also den Industrial Workers of the World, die auch Wobblies genannt werden, der mit denen vor allen Dingen verbunden ist. Wenn man jetzt so eine Einordnung macht, also dann ist natürlich klar, das ist so ein bisschen abstrakt. Es gibt auch noch viel kleinteiligere Differenzierung sozusagen. Aber das ist so ein Modell, wo Max Nettlau, was der Historiker des Anarchismus eigentlich ist, der hat diese Abfolge sozusagen vorgeschlagen. Ich werde mich sowieso viel auf Max Nettlau beziehen in dem Vortrag. Also das ist ein ganz interessanter Theoretiker des Anarchismus auch. Der kommt aus Österreich ursprünglich und hat eigentlich so eine riesige Chronik des Anarchismus eigentlich geschrieben. Das hat 5 oder 6 Bände. Ist, glaube ich, ist antiquarisch relativ teuer zu bekommen, aber steht in den meisten gut sortierten Bibliotheken eigentlich. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Nachschlagewerk, wo man ganz viel über die Geschichte des Anarchismus halt rausholen kann. Und zu Max Nettlau habe ich auch eine kleine Anekdote, die ich auch vielleicht so ein bisschen voranstellen wollte. Das habe ich jetzt rausgefunden, als ich jetzt kürzlich auf einer Frankreich-Reise war und da haben wir in einem Antiquariat halt ein Buch entdeckt über Anarchismus und Judentum und da war ein Artikel, wo eine Anekdote über Max Nettlau drin stand. Max Nettlau hat halt 1905 die erste Revolution, also die bürgerliche Revolution in Russland sehr aufmerksam verfolgt, gerade weil da eben auch die Anarchisten sehr stark gewesen sind und vor allen Dingen halt irgendwie eine starke Streikbewegung auch auf die Beine gestellt haben. Und der ist dann nach 1905 nach Russland gereist und wollte halt irgendwie in Kontakt mit anarchistischen Genossen kommen. Und hat dann gehört, dass es sozusagen in der Zeit danach viele antisemitische Pogrome in Russland gegeben hat. Und da hat er einen anarchistischen Genossen gefragt, Mensch, wie kommt das eigentlich, dass die anarchistische Bewegung in Russland so stark ist und sozusagen so eine starke Streikbewegung auf die Beine stellen kann, aber dann irgendwie offensichtlich nicht dazu in der Lage ist, die antisemitischen Pogrome zu verhindern. Und da hat der Genosse den Nettlau verdutzt angeguckt und meinte, ja, das waren ja dieselben Leute. Also dahingehend, also das nur sozusagen so als Hinweis, dass man, wie die meisten historischen eher linken Strömungen, dass da natürlich auch solche Sachen vorkommen, ist immer wichtig, sich im Auge zu behalten. Und da ist jemand, der das aufarbeitet, ist Peter Bier. Da ist jetzt auch ein Vortrag im Audioarchiv von ihm, wo er sozusagen eine kritische Geschichtsschreibung des Anarchismus nochmal versucht oder einige Aspekte, die in der anarchistischen Geschichte kritisch sind, aufarbeitet. Er macht das aus einer eher ideologiekritischen Perspektive, das mache ich heute eher nicht. Also ich gucke jetzt nicht, was es sozusagen für ideologisch problematische Sachen in der Geschichte des Anarchismus gegeben hat, sondern ich will eher gucken, was für Vorstellungen hatten Individualanarchisten und kommunistische Anarchisten von Produktion und Verteilung. Also wie stellen sie sich vor, dass sozusagen eine anarchistische Gesellschaft Produktion und Verteilung regeln soll, und ich will mich darauf vor allen Dingen konzentrieren. Also ich komme zum individualistischen Anarchismus oder Individualanarchismus, dessen Entstehung ist vor allen Dingen im Zusammenhang zu sehen mit der Entdeckung und Besiedlung Amerikas. Also da waren ja sozusagen Neuansiedlungen erwünscht, das waren Sammelbecken für alle in Europa Verfolgten, also religiöse Sekten, Demokraten, Freiheitsliebende aller Couleur sind halt irgendwie nach Amerika gegangen und haben dort sozusagen die Möglichkeit gesehen, also erstmal sozusagen einem gesellschaftlichen Leben nachzugehen, wo sie nicht verfolgt werden von sozusagen den reaktionären Kräften in Old Europe. Und gleichzeitig hatte natürlich sozusagen dieser Neuaufbau in Amerika, also war damit verbunden einfach ein unglaublicher Freiheitspathos und eine Hoffnung, dass das jetzt die bessere Gesellschaft sein könnte. Und Nettlau beschreibt diese Situation in Amerika folgendermaßen. Also das ist jetzt sozusagen, also das, diese Zitatreichung, und da sind die längeren Zitate, habe ich da sozusagen zum Mitlesen mit drauf gemacht. Und Nettlau schreibt eben über diese Situation in den frühen Freistaaten in Amerika. Den unabhängigen Sekten folgten dort bald entschiedene Demokraten und alle, die mit einer unerträglichen Lage in ihrer Heimat radikal brechen wollten. Dazu kam die Glorie des Unabhängigkeitskampfes und der politisch-ökonomische Wunsch der neuen Machthaber, diese Unabhängigkeit durch schnell zunehmende Bevölkerung und Besiedlung des ungeheuren Lands möglichst zu sichern. Diese Verhältnisse, die von dem durch und durch anglisierten östlichen Küstengebiet, in welchen die Sklaverei der Neger eine eigentümliche Mischung uralten Feudalwesens mit demokratischen Einrichtungen und stets modernsten Industrie- und Handelsbetrieb hervorbrachten, bis in die neu urbar gemachten und am Rand der Wildnis liegenden westlichen Landesteile, die verschiedensten Produktionsformen zeigten, waren geeignet, der privaten Initiative den freiesten Spielraum zu gewähren. Was hier natürlich auch schon mit anklingt, ist, dass sozusagen die andere Seite von diesem Freiheitspathos in den jungen USA am Ende des 18. Jahrhunderts, dass die auch eine Schattenseite hatte, also die Durchsetzung des Kapitalismus hat in den Freistaaten auch eine zunehmende Kluft zwischen einer reichen demokratischen Oligarchie, wie das Nettlau schreibt, erzeugt und andererseits zwischen den armen Ansiedlern, zwischen städtischen Handwerkern und Arbeitern. So dass folgende Gemengelage entstand: einerseits unentdeckter Raum und Spielraum für soziale Experimente, andererseits stand die soziale Frage auf der Tagesordnung. Und dann natürlich nicht zu vergessen halt auch die Verfolgung und Ausrottung vieler indigener Stämme. In dieser Gemengelage agierte schließlich der Unternehmer und Frühsozialist Robert Owen, der 1825 in die Staaten gereist war, um dort sein Projekt New Harmony zu verwirklichen. Also das Robert Owen, der gehört so zu den Frühsozialisten, die halt sozusagen versucht haben, kommuneähnliche Projekte auf die Beine zu stellen, die beispielgebenden Charakter haben sollten, und die halt gesagt haben, ja, ich habe hier eine Idee von Produktion in einem kleinen Rahmen, und damit können wir dann die anderen überzeugen, dass die sowas nachmachen. Und an New Harmony waren ca. 1000 Personen beteiligt und haben da auf genossenschaftlicher Produktion gearbeitet und es sollte in New Harmony einem zentral organisierten Produktions- und Erziehungsprogramm gefolgt werden. Und an New Harmony haben sich nicht nur Handwerker, Arbeiter und Bauern beteiligt, sondern auch mehrere Intellektuelle, in deren Umkreis frühsozialistische und utopische Literatur rezipiert wurde. Zu ihnen gehörte auch Josiah Warren, ein junger Erfinder, der von den Ideen Robert Owens begeistert war. Dieses Projekt New Harmony ist dann nach 2 Jahren gescheitert aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb dieser Kommune. Und Warren, für den das halt irgendwie ein sehr wichtiges Projekt auch als junger Mann war, der führt dann dieses Scheitern darauf zurück, dass den Einzelnen innerhalb von New Harmony zu wenig Spielraum gegeben worden sei. Und aus der Erfahrung des Scheiterns von New Harmony zieht Warren allerdings auch die Konsequenz, dass Kollektivität prinzipiell mit einer Einschränkung von Individualität verbunden ist. Warren hat sich dann vor allem darauf verlegt, mit sogenannten Time Stores zu experimentieren, in denen Produkte getauscht werden konnten, die genau nach der für sie aufgebrachten Arbeitszeit miteinander verrechnet werden sollten. Also ein Tauschprinzip basierend auf Arbeitszeit. Das heißt, es gibt sozusagen einen Laden, da bringe ich mein Arbeitsprodukt hin, ich lege sozusagen offen, wie viel Arbeitszeit ich dafür sozusagen gebraucht habe und kann dann dementsprechend ein Arbeitsprodukt mir dafür nehmen, für das genauso viel Arbeitszeit auch verausgabt wurde. Und 1833 gründete Josiah Warren eine Zeitschrift, in der er seine Erfahrungen mit verschiedenen Kommuneprojekten und mit diesen Time Stores dargelegt hat und wo er eine eigene Sozialtheorie entwickelt hat. Und diese Zeitschrift hieß The Peaceful Revolutionist. Man kann sagen, dass das eigentlich die erste Zeitschrift ist, die man als anarchistische Zeitschrift bezeichnen kann. In diesem Peaceful Revolutionist hat es vor allem 2 Grundsätze gegeben. Also erstmal die Forderung, größtmöglichste individuelle Freiheit für alle und gerechte Entlohnung für die eigenen Arbeitsprodukte andererseits. Und ich denke, daran lässt sich schon mal ablesen, was für den Individualanarchismus dann auch später charakteristisch sein wird. Er geht vom absolut Einzelnen aus und wenn der Einzelne über seine Arbeitsprodukte in Beziehung mit den anderen tritt, dann im Modus der genauen Berechnung. Obwohl der Individualanarchismus nie eine wirkliche Bewegung geworden ist, wurden die Positionen Warrens von seinen Zeitgenossen durchaus rezipiert. So schreibt etwa die Zeitschrift Young America in einer Ausgabe von 1846 über Warren. Das ist jetzt das nächste Zitat. J. Warren und seine fähigen Helfer, Thomas und Maria Varney, schreiben das Owen entgegengesetzte Prinzip als das wahre Mittel vor. Individuelle Souveränität und Assoziation ohne Gemeinschaft und dieses, da es im Wesentlichen dasselbe ist, als die Organisation für nationale Reformen, unveräußerliche Heimstätten und Stadtsiedlungen wird sich nach unseren wärmsten Hoffnungen als das wahre System erweisen. ...1850 hat dann dieser Josiah Warren in New York den Juristen und Gegner der Sklaverei Stephen Pearl Andrews kennengelernt. Und durch die Bekanntschaft mit Warren bekam Andrews auch so einen individualistischen Turn und ist dann zu einem wichtigen Vertreter des Individualanarchismus geworden. Man kann sagen, dass Andrews dem Individualanarchismus eine Art Weltanschauung verschafft hat. Also er vertrat die Ansicht, dass die unendliche Verschiedenheit ein universelles Gesetz sei und ein wahres natürliches Ordnungsprinzip, das nur durch gesellschaftliche Vereinheitlichung und Autorität verfälscht werde. Ein Zitat von Andrews, das auch auf dem Zettel steht. Wenn gar keine äußeren Einschränkungen übrig bleiben, wird es gar keine Störung der Ruhe geben, immer vorausgesetzt, dass gewisse regulierende Gerechtigkeitsgrundsätze angenommen werden und in das öffentliche Bewusstsein eindringen als Ersatz für jede Art einschränkender Gesetze. Und Nettlau, also das ist das Gute an dieser Geschichte der Anarchie von Nettlau, weil er dann immer auch so bestimmte Positionen in so einer Kurzform zusammenfasst. Und das ist das nächste Zitat, wie er sozusagen die Position von Andrews zusammenfasst. Da schreibt er, die Grenzen der Souveränität des Einzelnen bildet, dass er die Folgen seiner Handlungsweise auf sich nimmt und ihre Kosten nicht anderen aufbürdet. Kann jemand nicht ganz auf eigene Kosten handeln, werden Kompromisse notwendig. Es entsteht gegenseitige Abhängigkeit, die Wurzel des Despotismus. Und ich denke, dass man schon an der Stelle schnell auf die Probleme des Individualanarchismus aufmerksam werden kann. Also erstens, wenn gegenseitige Abhängigkeit die Wurzel, also gegenseitige Abhängigkeit überhaupt als Wurzel des Despotismus gesehen wird, dann kann man tatsächlich davon ausgehen, dass im Sinne des Individualanarchismus jeder auf sich alleine gestellt ist. Also jeder ist nur von sich selber abhängig, und wenn sozusagen zwei Leute voneinander Abhängigkeit sind, dann ist das schon sozusagen, also dann ist das schon die Geburtsstunde der Hierarchie. Und zweitens, andererseits, was ist dann mit Leuten, die qua Geburt abhängiger sind als andere, etwa Behinderte oder Leute, die halt schwächer sind von Natur aus? Und ich lese noch eine weitere Zusammenfassung Nettlaus von der Position Andrews vor, worin meines Erachtens die Grundprinzipien des Individualanarchismus nochmal sehr deutlich hervortreten. Also das ist das nächste Zitat. Zwei Bedingungen sind notwendig. Die herzliche und allgemeine Annahme des Grundsatzes der Souveränität des Individuums, in dem jeder seine eigene Souveränität verlangt und die aller anderen achtet, und der Billigkeit entsprechende Austausch der Arbeitsprodukte nach dem Kostenprinzip, sodass jedem der volle Genuss und unbegrenzte Verfügung über sein Arbeitsprodukt gesichert ist. Hieraus ergeben sich allgemeine Behaglichkeit und Sicherheit, Milderung der Habgier und bestimmte Kenntnis der Grenzen von Rechten und von Überschreitungen. Grund und Boden oder gleicher Anteil am Ertrag des Landes sollen dem ganzen Volk gesichert sein. Also an diesem Zitat sieht man, es gibt hier schon einen Anklang so von Kollektivismus, also Grund und Boden und Land, das soll schon sozusagen in einem gewissen Sinne verallgemeinert sein und allen gehören, dem Volk. Aber andererseits steht hier immer der Einzelne und sein Arbeitsprodukt im Vordergrund. Barron und andere haben dann im Laufe der Zeit noch versucht, etwas zu experimentieren. Unter anderem haben sie auch so eine Pionierskommune gemacht, in der einzelne Familien ohne politische Autorität ihre Arbeitsprodukte gegen Arbeitsscheine getauscht haben. Das ist aber ähnlich wie New Harmony auch recht bald gescheitert. Und im Laufe der Zeit hat sich die individualanarchistische Betätigung in Amerika sehr schnell zerstreut und nur auf einzelne Leute beschränkt. Ich glaube, die haben sich auch irgendwie zerstritten oder es gab Uneinigkeiten, aber den genauen Grund weiß ich jetzt nicht. Zu nennen wäre dann noch der Autor Henry David Thoreau. Der ist recht bekannt. Also der hat zum einen irgendwie so ein liberales Bildungsprogramm propagiert und zum anderen die Schrift, die gibt es auch in so kleinen lustigen Tüten mit so einem Knaller dazu, die hängen ganz oft so aufs Klo rum in so linken WGs, über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat. Und ich denke, es lohnt sich auch nochmal daraus zu zitieren, weil dadurch vielleicht deutlich wird, wie sehr der Individualanarchismus durchaus vom Geist der amerikanischen Freistaaten beseelt war. Er schreibt in dieser Schrift über die Pflicht zum Ungehorsam gegenüber dem Staat: Ich akzeptiere von Herzen den Wahlspruch, diejenige Regierung ist die beste, die am wenigsten regiert. Nur dazu, also dieser Wahlspruch, der ist von Jefferson, das war der Autor oder Mitautor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Also daher, darauf bezieht sich jetzt Barron. Also ich akzeptiere von Herzen den Wahlspruch, diejenige Regierung ist die beste, die am wenigsten regiert, und ich wünschte zu sehen, dass man schneller und systematischer nach demselben handelt. In der Ausführung kommt dies schließlich darauf hin, was ich auch glaube, diejenige Regierung ist die beste, die gar nicht regiert. Also es wird hier ein Satz aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung genommen und sozusagen in seiner Logik noch weitergetrieben. Nachdem, wie gesagt, die individualanarchistischen Denker also Anfang des 19. Jahrhunderts relativ zerstreut unterwegs waren und auch kaum als Bewegung wahrgenommen wurden, trat dann in den 1880er Jahren ein Denker auf, der die individualanarchistische Position einerseits systematisiert hat und andererseits in seiner Zeitung Freiheit solche Positionen gesammelt und wahrnehmbar gemacht hat, nämlich war das Benjamin R. Tucker. Und ich denke, man kann sagen, dass mit Tucker sozusagen die Orthodoxie des Individualanarchismus verbunden ist. Und deshalb will ich kurz auf den Text von Benjamin Tucker eingehen, Staatssozialismus und Anarchismus, der eigentlich als sehr grundlegend für den Individualanarchismus angesehen werden kann. Seine grundlegende Definition von Anarchismus, die er in diesem Text vornimmt, geht dabei sicher erstmal überein mit anderen Spielarten des Anarchismus. Also für ihn besteht der Anarchismus in der Doktrin, Zitat, dass alle menschlichen Angelegenheiten unter der Leitung von Individuen oder freiwilligen Assoziationen stehen sollen und dass der Staat abgeschafft werden sollte. Spezifisch individualanarchistisch sind dann aber vor allem seine ökonomischen Ausführungen. Tucker eröffnet in diesem Text ein Szenario, dass sich innerhalb des Sozialismus zwei Prinzipien auftun, die sich grundsätzlich entgegenstehen, nämlich einerseits das Prinzip der Autorität und andererseits das Prinzip der Freiheit. Und dabei behauptet er, dass das Gemeinsame dieser Arten von Sozialismus in der Forderung besteht, dass der Arbeiter in den genau berechneten Besitz seiner Arbeitsleistung kommen soll. Also sozusagen, das ist die Grundlage des Sozialismus. Die Leute sollen in den Genuss und in den Besitz ihrer eigenen Arbeitsprodukte kommen oder das halt irgendwie sozusagen einer genauen Entsprechung tauschen können. Zitat, das ist jetzt auch wieder auf dem Blatt. Die ökonomischen Prinzipien des modernen Sozialismus sind eine logische Deduktion des von Adam Smith in den ersten Kapitel seines Wealth of Nations niedergelegten Prinzips, nämlich, dass die Arbeit das wahre Maß des Preises bildet. Derselbe Sachverhalt nochmal anders formuliert. Dass der natürliche Lohn der Arbeit in dem Ertrag derselben bestehe, dass dieser Lohn oder Ertrag die einzige gerechte Einkommensquelle sei, Schenkungen, Erbschaft und so weiter natürlich außer Betracht gelassen, dass alle diejenigen, die ein Einkommen aus irgendeiner anderen Quelle beziehen, es direkt oder indirekt von dem natürlichen und gerechten Lohn der Arbeit abzögen. Dass dieser Abzugsprozess gewöhnlich eine von drei Formen annehme, Zins, Rente und Profit. Dass diese drei Formen die Dreieinigkeit des Wuchers bilden. Also man kann hier sozusagen schon sehen, das Problem, also Benjamin R. Tucker fasst die soziale Frage so, dass er sagt, das Problem ist, dass die Arbeiter gar nicht ihre Arbeitsprodukte gerecht tauschen können, dass der Lohn oft nicht sozusagen dem entspricht, was sie wirklich geleistet haben. Und dieser Betrug sozusagen an der eigenen Arbeit, der sozusagen heißt Zins, Rente und Profit und zusammengefasst Wucher. Und die Ursache dafür, dass es überhaupt so etwas wie Wucher geben kann, sieht Tucker darin, dass Monopole bestehen. Also wenn ich ein Monopol darauf habe, Geld verleihen zu können, also wenn niemand außer mir Geld verleihen kann, dann kann ich den Leuten Zinsen abpressen. Also dann kann ich sagen, ich verleihe das Geld nur unter der Bedingung, dass du mir sozusagen mehr zurückgibst, als ich die geliehen habe. Wenn ich ein Monopol auf Boden habe, kann ich Bodenrente verlangen. Also ich kann sozusagen, wenn niemand darauf, also zum Beispiel abhängig ist von Landwirtschaft, mir gehört der Boden, dann kann ich sozusagen die abhängig von mir machen und den sozusagen von denen Bodenrente verlangen. Wenn ich ein Monopol an Produktionsmitteln habe, kann ich Leute arbeiten lassen, also die keine Produktionsmittel haben, und ihnen als Lohn weniger zurückgeben, als sie tatsächlich geleistet haben. Die Schlussfolgerung daraus lautet wiederum, wenn die Monopole abgeschafft sind, dann vermittelt die freie Konkurrenz die Leistungen miteinander und darüber werden alle glücklich. Also man sieht, das ist eigentlich sozusagen eine Art Liberalismus, die halt bloß noch staatsfeindlicher ist als sozusagen die ursprünglichen liberalistischen Theoretiker. Noch einmal die Problemskizze Tuckers. Er meint sozusagen die Theoretiker des individualistischen Anarchismus. Sie erblickten in der Konkurrenz die ausgleichende Macht zwischen den Preisen und den Arbeitskosten der Produktion. Die Frage präsentiert sich als dann natürlicherweise, warum die Preise nicht zu den Arbeitskosten herabsinken. Wie es noch Einkünfte geben könne, die anders als durch Arbeit erlangt werden. Mit einem Wort, warum der Wucherer, der Zins-, Rente- und Profitbezieher existiert. Die Antwort fand sich in der heutigen Einseitigkeit der Konkurrenz. Man ward gewahr, dass das Kapital die Gesetzgebung so gemodelt hatte, dass die unumschränkteste Konkurrenz in der Lieferung produktiver Arbeit erlaubt wird, infolgedessen die Löhne an der Hungergrenze oder so nah daran wie tunlich erhalten werden. Dass sehr starke Konkurrenz gestattet ist im Angebot distributiver Arbeit oder der Arbeit der handelstreibenden Klasse, infolgedessen nicht die Preise der Waren, wohl aber des Kaufmanns wirkliche Profite auf einem Punkte erhalten bleiben, der einem gerechten Lohne für seine Arbeit einigermaßen nahe kommt. Dass aber fast durchaus keine Konkurrenz gestattet ist im Angebot des Kapitals, auf dessen Mitwirkung produktive wie distributive Arbeit, um sich nutzbringend bestätigen zu können, angewiesen sind. Infolgedessen der Zinsfluss, die Haus- und Bodenrente und der Profit des Fabrikanten an patent- und tarifgeschützten Waren auf einem so hohen Punkt erhalten bleiben, wie die Notdurft des Volkes es verträgt. Also ich fasse das nochmal sozusagen vereinfacht zusammen. Also sozusagen auf dem Arbeitsmarkt, da gibt es sozusagen eine knallharte Konkurrenz, da ist sozusagen, da bricht sich die Konkurrenz Bahn, das heißt, die Leute können gerade so viel kriegen, wie sie für ihr Überleben brauchen. Auf dem Gebiet des Handels sind die Beschränkungen ein bisschen stärker. Also da gibt es schon mehr Monopole, aber es ist noch nicht so schlimm. Der Tausch im Handel, der ist schon einigermaßen gleich möglich. Aber dann im Kapital, also wenn man sozusagen anfängt, sozusagen Kapital zu investieren, um eine größere Produktion zu ermöglichen, da gibt es halt ein krasses Monopol. Die Kapitalisten haben sozusagen die Gesetze des Staates geschaffen und können sozusagen bestimmen, dass nur sie mit Kapital handeln können. Auf den Punkt gebracht kann man nochmal sagen, das Hauptproblem, das Tucker in der kapitalistischen Gesellschaft sieht, ist, dass die freie Konkurrenz durch Monopole behindert wird, die wiederum entstehen konnten durch staatliche Gesetze. Dementsprechend ist auch der Hauptkritikpunkt am Kommunismus, den Tucker hier vorträgt, dass in ihm die Produktionsmittel vergesellschaftet werden. Also damit hat er durchaus ein Problem, weil er nämlich sagt, wenn der Kommunismus die Produktionsmittel vergesellschaftet, dann bekämpft er die Monopole mit nur einem noch größeren Monopol. Also er setzt dann auch Gesellschaft gleich mit Staat und sagt, das, was der Kommunismus will, ist, dass er sozusagen der Einzige ist, der das Monopol hat auf Produktionsmittel. Entgegen den Kommunisten lehnt Tucker dann auch Gewalt als revolutionäres Mittel ab und zieht dann solche Dinge wie passiven Widerstand, Steuerverweigerung, sowas halt vor. Man kann sagen, die Freiheit, die Tuckers Individualanarchismus innewohnt, die ist eng verbunden mit dem Modell des Kleinproduzenten, dem seine Produktionsmittel selber gehören und dessen Produkte er im einfachen Warentausch gegen andere Produkte tauscht, wobei ganz genau berechnet werden soll, wie viel Arbeit im jeweiligen Produkt enthalten ist, damit ein gerechter Tausch stattfinden kann. Und ich denke, an der Stelle kann ich dann auch schon mal ein paar Kritikpunkte an dieser individualanarchistischen Position vorbringen. Der eine Kritikpunkt ist einmal auf einer analytischen Ebene. Tucker geht, denke ich, in seiner Kapitalismuskritik völlig am Problem vorbei, weil er dem Kapitalismus unterstellt, durch Monopole käme ungleicher Tausch zustande und das ermögliche Ausbeutung. Und also ich finde es halt auch sinnvoll, Marx dagegen in Anschlag zu bringen, weil in seinem Text halt Tucker nämlich Marx mit dem Staatssozialismus identifiziert und sozusagen vorträgt, er bietet jetzt eine grundsätzliche Kritik an dem, was Marx gemacht hat. Und ich glaube aber, dass er bei Marx offensichtlich vollkommen überlesen hat, dass das Spezifische am Kapitalismus ist, dass in ihm nicht Arbeit als Tätigkeit entlohnt wird, sondern die Arbeitskraft. Und dass der Lohn den der Arbeiter kriegt, dem Prinzip nach genau die Reproduktion der Arbeitskraft sicherstellt und deswegen Arbeitskraft gerecht getauscht wird, sich Ausbeutung also durch den gleichen Tausch hindurch vollzieht. Also was Marx sagt, ist, dass der Kapitalismus, dass da sozusagen die Arbeiter schon frei sind. Sie sind frei, über ihre Arbeitskraft zu verfügen und der Lohn ist auch der gerechte Tausch, weil nämlich sozusagen die Reproduktion der Arbeitskraft bezahlt wird. Und was Marx halt sagt, ist, dass sozusagen durch den freien Tausch hindurch Ausbeutung stattfindet. Wenn man sich jetzt aber mal auf Tuckers Modell einlässt und sagt, okay, ohne Monopole könnten wir unsere Arbeitsprodukte gegeneinander tauschen, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, nach welchem Maßstab tauscht man diese Produkte eigentlich dann gegeneinander aus? Und Tucker würde darauf wahrscheinlich sagen, man tauscht sie danach aus, wie viel Arbeitszeit man in das Produkt investiert hat. Wenn man das annimmt, dann stößt man aber wieder auf ein Problem. Etwa, wenn jemand auf die Idee kommt, okay, ich arbeite jetzt ganz langsam an dem Produkt und bekomme dementsprechend viel dafür. Also das ist auch das, was genau Marx eigentlich an Adam Smith kritisiert, dass er denkt halt sozusagen, die Arbeitszeit wird getauscht und bringt dagegen in Anschlag, es ist die gesellschaftlich durchschnittliche Arbeitszeit. Okay, aber wir gehen jetzt mal davon aus, das würde sozusagen Tucker auch mit einbeziehen und sagen, okay, es gibt schon so eine Art Durchschnittszeit, innerhalb derer man ein bestimmtes Produkt herstellen kann und danach regelt sich dann schon, wie der Austausch stattfindet. Dann stellt sich aber die Frage, was ist mit Leuten, die aufgrund ihrer natürlichen, körperlichen oder geistigen Eigenschaften nicht dazu in der Lage sind, ein Produkt innerhalb dieser Durchschnittszeit herzustellen? Also der gesellschaftliche Durchschnitt wird sich diesen Personen dann gegenüber als Zwang vollstrecken und eigentlich kann dann auch von Freiheit keine Rede mehr sein. Das war jetzt erstmal relativ viel, glaube ich. Gibt es da nochmal Rückfragen? Oder? Sozusagen, was hier ja zentral ist, ist, dass sozusagen das gerechte Maß der Arbeit. Und ich glaube halt, dass Tucker diese Frage überhaupt nicht beantwortet. Aber widerspricht er dann, also so dem, was Marx als also Marx sagt ja quasi, darin besteht ja der Kapitalismus, also die Arbeitskraft wird getauscht und das widerspricht sich dann nicht mehr unbedingt. Also die landen eigentlich bei einem ähnlichen Prinzip wieder. Oder würdest du sagen, da gibt es noch ganz grundlegende Unterschiede? Also jetzt zwischen Individualanarchismus und dem, was Marx vertritt? Über die, also, nee, nicht was er vertritt, sondern wie er den Kapitalismus analysiert. Also quasi, er würde doch dann kritisieren, die propagieren eigentlich das, was auch schon existent ist, oder? Das würde Marx sagen. Also sozusagen, was die Individualanarchisten sagen, ist, dass sozusagen ein gerechter Tausch der Arbeitsprodukte eigentlich nicht möglich ist durch diese Monopole. Und dann würde halt irgendwie Marx sagen, selbst wenn man jetzt sozusagen durchnimmt, dass idealerweise gerecht getauscht wird, dann kann trotzdem eine Ausbeutung stattfinden. Okay, und aber sozusagen auf dieses Problem des gerechten Maßes der Arbeit werde ich dann auch später mit Kropotkin dann nochmal zurückkommen, der das, glaube ich, auch sehr eingängig halt formuliert. Ich würde nochmal sozusagen kritisch nochmal kurz Nettlau zu Wort kommen lassen mit einer kritischen Anmerkung über den amerikanischen Individualanarchismus. Das ist auch das nächste Zitat. Da sagt er, der amerikanische individualistische Anarchismus, dessen Ursprung auf die persönliche Veranlagung Josiah Warrens und dessen Enttäuschung in New Harmony zurückgeht, hat leider auf das Element der menschlichen Solidarität zugunsten der genauesten gegenseitigen Verrechnung in einem Grade verzichtet, dass er nur wenigen kühlen Verstandesmenschen Befriedigung gab und die Herzen einfacher Menschen nie berührte. Dadurch hat er sich zur Isoliertheit und Unfruchtbarkeit verurteilt und der sozialrevolutionären Bewegung viele freiheitliche Kräfte entzogen, die ihr bitter fehlen. Und abschließend zum Individualanarchismus nur noch kurz. In Deutschland wurde die individualanarchistische Position von John Henry Mackay eingeführt. Der hat sozusagen Proudhon, Warren, Tucker, Nietzsche, Max Stirner alle so zusammengeführt und das nochmal sozusagen populär auch so verbreitet und hat interessanterweise mit Rudolf Steiner zusammengearbeitet, der nämlich auch sozusagen einer der ersten deutschsprachigen Individualanarchisten gewesen ist. Und die haben zusammen so ein Buch rausgebracht, warum Anarchisten keine Terroristen sind. Wobei natürlich Rudolf Steiner dann später auch vom Individualanarchismus nicht mehr viel wissen wollte. Genau. Ich habe jetzt Stirner nochmal sozusagen erwähnt. Der wird sozusagen auch immer angeführt, wenn es über Individualanarchismus geht. Wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, ob Max Stirner überhaupt in einer anarchistischen Tradition steht. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob er sich selber als Anarchist versteht. Aber Max Stirner lehnt auf jeden Fall radikal den Staat ab. Also Stirner, zu dem nur so viel, der gehörte zu diesem Kreis der Junghegelianer. Also in dem Kreis, in dem sich auch Marx zuerst in Berlin bewegt hat. Und Max Stirner hat eigentlich ein einziges Buch geschrieben, das heißt Der Einzige und sein Eigentum. Und daraus könnte ich nochmal ein Zitat vorlesen. Weil da auch deutlich wird, sozusagen dieser John Henry Mackay, der hat dann sozusagen sich auch tatsächlich als Anarchisten auf Max Stirner bezogen und dass das eigentlich also ganz schön absurd ist. Dazu reichen, glaube ich, so ein paar Zitate eigentlich von Stirner. Die habe ich jetzt auch mit auf dem Zettel stehen. Also ein Stirner-Zitat zum Beispiel: Der Egoismus schlägt einen anderen Weg ein als der Kommunismus, um den besitzenden Pöbel auszurotten. Er sagt nicht, warte ab, was dir die Billigkeitsbehörde im Namen der Gesamtheit schenken wird, sondern greife zu, nimm, was du brauchst. Damit ist der Krieg aller gegen alle erklärt. Ich allein bestimme darüber, was ich haben will. Ein weiteres Zitat: Genug. Die Eigentumsfrage lässt sich nicht so gütlich lösen, als die Sozialisten, ja, selbst die Kommunisten träumen. Sie wird nur gelöst durch den Krieg aller gegen alle. Die Armen werden nur frei und Eigentümer, wenn sie sich empören, emporbringen, erheben. Und ein letztes Zitat von Stirner. Nein, die Gemeinschaft als das Ziel der bisherigen Geschichte ist unmöglich. Trachten wir darum nicht nach der Gemeinschaft, sondern nach der Einseitigkeit. suchen wir nicht die umfassendste Gemeinde, die menschliche Gesellschaft, sondern suchen wir in den anderen nur Mittel und Organe, die wir als unser Eigentum gebrauchen. Es ist keiner meinesgleichen, sondern gleich allen anderen Wesen betrachte ich ihn als mein Eigentum. Es ist keiner für mich eine Respektperson, auch der Mitmensch nicht, sondern lediglich wie andere Wesen ein Gegenstand, für den ich Teilnahme habe oder auch nicht, ein interessanter oder uninteressanter Gegenstand, ein brauchbares oder unbrauchbares Subjekt. Und vielleicht kann man zu Stirner noch so viel dazu sagen, also dass er eigentlich von der Feuerbachschen Religionskritik ausgeht. Also Feuerbach hat ja gesagt, also der Mensch schafft sich sozusagen Bilder von Gott, und diese Bilder sind aber eigentlich nur sozusagen mystifizierende Verbildlichungen von menschlichen Wesenskräften. Also das, was sich in Gott darstellt, spiegelt eigentlich sozusagen das menschliche Vermögen wider. Und deswegen muss man das sozusagen auf die Erde holen. Demgegenüber sagt jetzt Max Stirner, jetzt argumentiert halt dieser Feuerbach mit der Menschheit. In Gott spiegeln sich also menschliche Wesenskräfte. Was soll denn eigentlich diese Menschheit sein? Die tritt eigentlich nur an die Stelle von Gott, und die Menschheit ist quasi sozusagen wieder ein religiöses Bild und nimmt sich deswegen vor, alles, was irgendwie mit Allgemeinheit, Menschheit zu tun hat, das sozusagen hinwegzufegen, und übrig bleibt halt der Einzelne und sein Eigentum. Wobei natürlich sich auch die Frage stellt, also kann man dann nicht auch sozusagen den Einzelnen wieder als so ein religiöses Bild betrachten? Also nicht sehr konsequent, diese Kritik eigentlich. Dieser John Henry Mackay, der also sozusagen Max Stirner dann aus anarchistischer Perspektive wieder popularisiert hat, auf den könnten wir dann nachher halt nochmal zurückkommen, wenn es um diesen Roman geht, weil der den nämlich geschrieben hat, Die Anarchisten heißt er. Okay, um zum kommunistischen Anarchismus zu gelangen, muss zuerst ein Schritt zurück gemacht werden und dann ein großer Sprung nach vorn. Zuerst zurück. Der kommunistische Anarchismus hat in Europa sehr frühe Vorläufer, nämlich in der Zeit nach der Französischen Revolution. Also bekanntlich hat sich ja im Zuge der Französischen Revolution das Bürgertum als herrschende Klasse durchgesetzt. Aber es gab im Zuge dieser Revolution durchaus Kräfte, die im Befreiungsanspruch weitergehen wollten. Zu solchen Leuten gehörten auch Babeuf, dem schon so eine Art von Agrarkommunismus vorschwebte. Allerdings hat dieses Bestreben bei Babeuf den Charakter einer Rationierungsdiktatur. Also da wird von oben auch wieder sozusagen eine gewisse Askese durchgesetzt. Jedoch gab es dann Anfang des 19. Jahrhunderts im Umfeld der Anhänger Babeufs und im Umfeld von Etienne Cabé, was auch ein sehr radikaler französischer Revolutionär gewesen ist, der dann auch an der Julirevolution von 1830 beteiligt gewesen ist und der dann Sozialist geworden ist. Und in diesem Umfeld gab es einen kleinen Zusammenhang, der sich in Frankreich um die Zeitschrift Humanitär, also Menschheit, gruppiert hat. Und in dieser Zeitschrift wurden sehr interessante Positionen vertreten, die im Ansatz schon Züge eines kommunistischen Anarchismus tragen. Was vertritt diese Gruppe? Sie sagt, Leiden, die wir sozusagen konstatieren in der irdischen Welt, die entspringen alle der Gesellschaft, nicht der menschlichen Natur. Sie fordern eine Bedürfnisbefriedigung für alle, Glück für alle. Sie fordern Entwicklung vielseitiger Fähigkeiten für alle, also nicht sozusagen einseitige Bonierung durch Arbeitsteilung. Und all das soll ermöglicht werden durch die Gemeinschaft des Besitz. Durch Gleichheit aller, aber eben wieder auch eine Gleichheit, die für jeden sozusagen die Vielseitigkeit seiner Tätigkeiten ermöglicht. Diese Position von dieser Gruppe Humanitär fasst auch wieder Nettlau zusammen. Das nächste Zitat. Den üblichen Einwendungen gegen die Gleichheit, zum Beispiel Monotonie, wird die Auffassung der Gruppe gegenüber gehalten, dass man nach ihrem Ideal nie mehr als einen Tag an dieselbe Arbeit gefesselt sein und beständig reisen würde, neue Eindrücke und Kenntnisse sammelnd, immer zu neuer Tätigkeit, erneuerter Brüderlichkeit angeregt, die Rassen vermischend und so von dauernd gleichen Berührungen bewahrt bliebe, aus denen individuelle Zuneigung entsteht, die die bestimmte Verneinung des Gesetzes der Anziehung ist, das eins und allgemein ist. Also es wird hier ein Programm formuliert, wo die Abschaffung jeder Herrschaft gefordert wird und wo es eben eine positive Besetzung des Begriffs der Anarchie als einem Prinzip der Ordnung gibt und eben sozusagen eine kommunistische Produktion vorschwebt. Was interessant ist, es gab sozusagen die Zeitgenossen, haben auf diese Entwürfe und auf diese auf die Manifestation dieser Gruppe mit sehr antisemitischen Stereotypen reagiert. Also es wurde sozusagen gesagt, das, was diesen Humanitärleuten vorschwebt, das ist ja eigentlich das, was der ewige Jude halt irgendwie, also der so ewig herumwandert und die Rassen vermischt und so, also da wurde sehr antisemitisch drauf reagiert. Dann stand diese Gruppe Veränderungen im Kleinen sehr skeptisch gegenüber und die haben zum Beispiel solche sozialistischen Experimente wie die von Owen sehr kritisch reagiert und gesagt, nee, also ein revolutionärer Umsturz, der muss schon sozusagen gesamtgesellschaftlichen Maßstab haben. Dann gab es so ein 9-Punkte-Programm dieser Gruppe, auch wieder Zitat von Nettlau, der diese 9 Punkte zusammenfasst. Das nächste Zitat: Die Wahrheit, den Materialismus, die Abschaffung der Einzelfamilie, weil sie die Zerstückelung der Neigung bewirkt und die Harmonie der Brüderlichkeit bricht, die allein die Menschen vereinigen soll. Die Abschaffung der Ehe, weil ein unbilliges Gesetz das zum Sklaven macht, was die Natur frei machte und das Fleisch zum Privateigentum macht, wodurch Gemeinschaft und Glück unmöglich gemacht werden, da die Gemeinschaft keine Art Eigentum zulässt. Da die Kunst außerhalb der Natur und der Bedürfnisse des Menschen steht, kann sie nur als Erholung akzeptiert werden. Verschwinden des Luxus aus dem gleichen Grunde, da er nicht in der Natur liegt. Also da gibt es auch wieder sozusagen so einen Anteil von Askese. Die Städte müssen zerstört werden, weil sie ein Zentrum von Beherrschung und Verderbnis sind. Jede Gemeinschaft muss eine Spezialität der Beschäftigung haben. Beständige Reisen sollen, da sie dem Organismus und der Tätigkeit des Menschen entsprechen, die größtmögliche Entwicklung erfahren. Diese Gruppe war dann sehr stark von Repression und Verfolgung betroffen und hat sich dann auch bald aufgelöst und lag dann also lange Zeit brach. Also diese Schriften von denen, das wurde kaum rezipiert und es war nur sozusagen ein sehr frühes und kurzfristiges Aufleben des kommunistischen Anarchismus. Und an dieser Stelle muss ich, wie gesagt, einen kleinen Sprung wieder nach vorne machen, weil eigentlich müsste jetzt an dieser Stelle die Geschichte des kollektivistischen Anarchismus einsetzen, also den ich jetzt sozusagen aufgrund dieser willkürlichen Auswahl nicht mit berücksichtige, damit dieser Übergang nicht vollkommen unvermittelt ist, sage ich nur ganz kurz was zum kollektivistischen Anarchismus. Der ist vor allem mit dem Namen Bakunin verbunden und mit der Mehrheit innerhalb der Ersten Internationale und innerhalb der Internationale vor allen Dingen mit der Jura-Föderation, also dieser Schweizerischen Föderation. Gewisserweise kann man sagen, dass der kollektivistische Anarchismus so eine Art Mittelposition einnimmt zwischen Individualanarchismus und kommunistischem Anarchismus. Der kollektivistische Anarchismus geht, wie der Name schon andeutet, in dem Punkt über den Individualanarchismus hinaus, als dass er eine Kollektivierung der Produktion anstrebt, wobei er von kleinen Produktionseinheiten ausgeht. Es wird sozusagen gefordert, in der Gesellschaft soll kollektiv produziert werden und nicht einzeln und alleine. Andererseits sind die kollektivistischen Anarchisten mit den Individualanarchisten darin einig, dass sie für die befreite Gesellschaft vorsehen, dass es eine Art Lohnsystem gibt, also dass es wieder sozusagen eine gerechte Entlohnung der Arbeit geben soll, die auch wieder durch Zeit verrechnet wird und dass es so eine Art Zeitarbeitsscheindistribution gibt. Was die Ablehnung von Staat, Autorität und Hierarchie und die Betonung der Entfaltung des Individuums betrifft, sind sich aber die kollektivistischen Anarchisten natürlich einig mit den anderen Anarchisten. Soweit ganz kurz, jetzt komme ich zum kommunistischen Anarchismus in seiner moderneren Ausprägung sozusagen. Und ich würde sagen, das ist auch die modernste Form des historischen Anarchismus. Und der kommunistische Anarchismus ist sehr eng verbunden mit dem Namen Pjotr Kropotkin. Kropotkin wurde 1842 in Russland geboren, und zwar als Sohn eines Adelsgeschlechts. Und als solcher war für ihn erstmal eine militärische Karriere vorgesehen. Im Rahmen seiner Militärausbildung hat er dann sehr viel Zeit in Sibirien verbracht, wo er das Straflagersystem untersucht hat und geografische Forschung begonnen hat, was er auch Zeit seines Lebens immer weitergemacht hat. Also die Geografie war immer sozusagen ein wichtiges Steckenpferd von Kropotkin. Und dann ist Kropotkin über die Lektüre von Proudhon zum Anarchismus gekommen, hat in diesem Zuge begonnen, internationale Kontakte aufzunehmen. Und dann war vor allem das Ereignis der Pariser Kommune von 1871 wie so ein Erweckungserlebnis für ihn, hat daraufhin seine Militärlaufbahn hingeschmissen und hat sich ganz der Revolution verschrieben, hat dann in Russland so Arbeiterbildungsvereine organisiert und war in der Internationale aktiv, beziehungsweise hat Tuchfühlungen aufgenommen mit der Internationale. Das hat ihn dann wiederum Verfolgung eingebracht unter dem Zarenreich und ist dann in Russland in Knast gekommen. Und in Gefangenschaft hat sich dann sein Gesundheitszustand sehr verschlechtert, musste dann in ein Militärkrankenhaus gebracht werden. Und von diesem Militärkrankenhaus ist ihm dann Flucht ins Exil gelungen. Und dann hat er den Rest seines Lebens im Exil verbracht, in London, in der Schweiz und in Frankreich, und ist viel umhergereist. Das nur so als Schnelldurchlauf durch das Leben Kropotkins. Und ich komme zugleich zum theoretischen Aspekt, zum kommunistischen Anarchismus, den Kropotkin mitbegründet und bekannt gemacht hat. Der kommunistische Anarchismus Kropotkins gewinnt seine Konturen vor allen Dingen in Abgrenzung zum kollektivistischen Anarchismus. Und ich hatte das vorhin schon erwähnt. Der kollektivistische Anarchismus will zwar Arbeitsmittel, Grund und Boden und Verkehrsmittel und solche Dinge kollektivieren, allerdings bleibt die Verteilung und die Konsumtion und alles, was mit Produktion zu tun hat, privat und wird durch Tausch geregelt, also diese Arbeitszettelwirtschaft. Und genau letzteren Punkt unterzieht Kropotkin einem gründlichen Zweifel und er stellt zunächst einmal ganz einfach die Frage, wie will man den Teil abschätzen, der von den Reichtümern, an deren Aufhäufung wir alle mitarbeiten, auf jeden entfällt? Also er stellt sich sozusagen die Frage, wenn wir gemeinsam produzieren, was macht das überhaupt für einen Sinn, das dann danach wieder auseinander zu klamüsern und zu gucken, ja, wie hat jetzt der einzelne Anteil daran gehabt und wie tauscht man das jetzt zurück und so weiter. Und er argumentiert da auch sehr gegenwartsbezogen, indem er nämlich darauf verweist, dass in der modernen Industrie eigentlich schon jeder Produktionszweig unweigerlich mit jedem anderen zusammenhängt und dass die ganze gesellschaftliche Produktion also total miteinander verwoben ist und dass im Kapitalismus die ganze Produktion gesellschaftlich eigentlich organisiert wird, aber die Aneignung der Arbeitsprodukte dann privat geschieht. Das wird dann privat zurückgetauscht. Und das geißelt Kropotkin als den ungeheuren Widerspruch der kapitalistischen Gesellschaft. Und auf diesem Widerspruch basiert für Kropotkin letztendlich auch die Ausbeutung. Um das Prinzip des kommunistischen Anarchismus und seine Kritik am kollektivistischen Anarchismus deutlich zu machen, will ich auch noch sozusagen ein längeres Zitat von Kropotkin vorlesen aus dem Text Die kommunistisch-anarchistische Gesellschaft. Das ist das letzte Zitat, glaube ich, auf dem Zettel. Und da schreibt er, wenn wir uns der Produktion gegenüber auf einen allgemeinen, vergleichenden Standpunkt stellen, können wir uns nicht der Meinung der Kollektivisten anschließen, dass eine Entschädigung nach der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden, die ein jeder bei der Erzeugung aller Reichtümer leistet, ein Ideal oder auch nur ein Schritt in Richtung auf das Ideal ist. Wir wollen hier nicht darüber diskutieren, ob sich in der gegenwärtigen Gesellschaft der Tauschwert der Waren wirklich nach der ihnen enthaltenen Arbeitsmenge bemisst, was Smith und Ricardo behauptet haben, und was Marx von ihnen übernommen hat. Es genügt mir, unter dem Vorbehalt, später noch einmal darauf zurückzukommen, hier festzustellen, dass das kollektivistische Ideal uns unausführbar erscheint in einer Gesellschaft, die in den Produktionsmitteln ein allen zukommendes Erbe sieht. Legt man einer Gesellschaftsordnung dieses letztere Prinzip zugrunde, dann wird man sich auch gezwungen sehen, gleichzeitig das ganze Lohnsystem aufzugeben. Wir sind der Überzeugung, dass der gemilderte Individualismus des kollektivistischen Systems unvereinbar ist mit jenem partiellen Kommunismus, den dieses System in Gestalt des Gemeineigentums an Grund und Boden und an den Arbeitsinstrumenten enthält. Eine neue Produktionsform bedingt auch eine neue Form der Verteilung der Produkte. Eine neue Produktionsweise kann, ebenso wenig wie sie sich der alten politischen Organisationsform anpassen konnte, die alte Konsumptionsform beibehalten. Das Lohnsystem hat seinen Ursprung in der persönlichen Aneignung des Grund und Bodens und der Arbeitsinstrumente durch einige wenige. Es war dies eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der kapitalistischen Produktion. Das Lohnsystem wird mit dieser verschwinden, selbst wenn man es in die Form von Arbeitsbons kleiden wollte. Der Gemeinbesitz an den Arbeitsinstrumenten führt notwendig zum gemeinschaftlichen Genuss der aus gemeinsamer Arbeit stammenden Produkte. Genau, und dieser letzte Aspekt ist dann auch der wichtigste. Also auch die allgemeinen Bedarfsgüter sollen kollektiv verfügbar sein. Sie sind ohne festgelegte Bedingungen frei verfügbar. Das heißt, die Konsumtion wird nach dem Grundprinzip ausgerichtet, jeder nach seinen Bedürfnissen. Da wurde natürlich auch schon Kropotkin die Frage gestellt, und wie soll das praktisch möglich sein? Und Kropotkin hat sich das praktisch so vorgestellt, dass es in allen Städten und in jeder städtischen oder ländlichen Produktionseinheit Magazine gibt, in der die gemeinsam hergestellten Güter aufbewahrt sind und wo sie für jeden frei zugänglich sind. Diese Magazine zu befüllen, das gehört zur gesellschaftlich notwendigen Arbeit, an der sich tendenziell auch alle beteiligen sollen. Aber in welchem Bereich? Das ist jedem freigestellt und es darf auch keiner dazu gezwungen werden. Wichtig ist dabei, dass Bakunin sagt, wenn die Produktion erstmal rationell organisiert ist und im Zuge auch des technischen Fortschritts, dann wird es möglich sein, dass sich die notwendige Arbeit für jeden auf 4 bis 5 Stunden pro Tag beschränkt und der Rest kann dann frei sein für allgemein menschliche Betätigung. Wobei es auch wichtig ist, dass auch die notwendige Arbeitszeit abwechslungsreich gestaltet ist. Und der sagt halt, wenn wir die Produktion rational organisieren, dann ist die Arbeit auch nicht mehr sozusagen mit diesem Makel der Not behaftet, sondern kann dann auch selber Spaß machen. Und auf dieser Basis soll es dann möglich sein, dass alle Menschen frei sind, sich frei und ohne Staat und Obrigkeit entfalten und entwickeln können und das allgemeine Glück soll hergestellt werden können. Jetzt hatte ich ja auch angekündigt, dass ich sozusagen auch beide, also jetzt kommt natürlich der kommunistische Anarchismus in meiner Darstellung wesentlich besser weg. Ich wollte da auch nochmal sozusagen eine kritische Reflexion anschließen, weil ich denke, dass auch beim kommunistischen Anarchismus und auch bei Kropotkin, noch schlimmer würde ich sagen, ist das bei zum Beispiel bei Erich Mühsam, dass da ein Staatsbild vorgetragen wird, das ich nicht ganz richtig finde, weil es nämlich sozusagen eine absolute Gegenüberstellung von Gesellschaft gibt und Staat. Also es gibt auf der einen Seite die lebendige Gesellschaft, in der die Leute, also die eigentlich sozusagen grundsätzlich schon dazu tendiert, anarchistisch zu sein. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Staat, der sozusagen die anarchistische Entfaltung der Gesellschaft behindert und der wie sozusagen ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft steckt und die Gesellschaft unterjocht. Und ich glaube, dass das historisch nicht zu halten ist. Und glaube auch eher mit Marx, dass sozusagen bürgerliche Gesellschaft und Nationalstaat, dass die gleich ursprünglich sind. Also es bedurfte staatlicher Gewalt, um die zum Beispiel die Bauern von ihren Subsistenzmitteln zu enteignen. Und nur deswegen konnte auch sowas wie ein Lohnsystem dann Sinn machen. Auf der anderen Seite erfordert halt der freie kapitalistische Tausch immer auch einen Staat, der sozusagen den Tausch ermöglicht. Und man muss deswegen auch gucken, dass sozusagen auch innerhalb der Gesellschaft sozusagen die kapitalistischen Prinzipien wirken und da kann man sozusagen auch gerade Kropotkin vorwerfen, dass da zum Beispiel sowas wie Subjekt, dass das nicht vorkommt und das nicht gesehen wird, wie sehr auch in das Individuum hinein eigentlich die gesellschaftlichen Widersprüche hineinragen. Und das ist ein Problem, dem sich die Anarchisten, glaube ich, oft nicht stellen. Und ich glaube, das hängt auch vor allen Dingen damit zusammen, also dieses Bild, die Gesellschaft und der Staat, die stehen sich sozusagen gegenüber. Das hängt auch damit zusammen, dass die Anarchisten oft aus einer bäuerlichen und kleinbürgerlichen Tradition kommen, also eigentlich sozusagen aus der Zeit vor dem Kapitalismus, oder in der Zeit der Entstehung des Kapitalismus, wo es ja tatsächlich so war, dass es sozusagen produzierende Bauern gab, die dann sozusagen enteignet wurden vom Staat und wo tatsächlich sozusagen dann Bauern und Arbeiter dem Staat äußerlich gegenüberstanden. Und aber sozusagen viele Anarchisten sehen dann halt nicht, dass das gar nicht mehr sozusagen die Form ist, in der wir uns vergesellschaften, sondern dass sozusagen Staat und Gesellschaft sozusagen in der kapitalistischen Moderne dann sozusagen notwendig zwei Seiten derselben Medaille sind und sich unweigerlich miteinander verschränken. Genau, und das muss man, glaube ich, sozusagen aus gesellschaftskritischer Perspektive, muss man dieses Problem einfach ernst nehmen, dass der Staat nicht einfach sozusagen äußerlich übergestülpt ist. Genau, das wäre jetzt erstmal so der Break. Ich würde sagen, wir diskutieren jetzt erstmal und es ist jetzt Zeit für Nachfragen und dann können wir einfach mal gucken, ob wir sozusagen in diesen Roman noch reingucken wollen. Wollen wir erstmal Verständnisfragen klären und dann weiß ich nicht, ob es Bedarf nach einer Raucherpause gibt oder nicht.